2. Gosse, muss er kommen? Das Wort ausgeschoss. Cheerio, cheerio, rief die ganze Schweiz. Von Basel bis zum Genfersee. Cheerio, sagte Schiller aus seiner Zeit. Der Tell, der ist okay. Papa wer? Papa Tell. Papa wer? Papa Tell, Papa Tell, Papa Tell. Papatel ist bekannt auf der ganzen Welt. Papatel traf den Apfel ganz genau. Das war eine Show, yeah. Papatel, Papatel, Papatel. Papatel, Papatel, Papatel. Papatel, Papatel, Papatel. Papatel. Braun sind alle Frauen in Kingston Town. Schön und kaffeebraun sind die Jamaika-Frauen. Der Jimmy, der Johnny, die fuhren über das weite Meer. Dem Jimmy, dem Johnny gefiel Jamaika so sehr. Die Insel war ja so schön, es gab immer zu was Neues zu sehen. Und wenn die Sterne erglüht, dann sangen die zwei im Hafen das Lied. Schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Schön und kaffeebraun sind die Jamaika-Frauen. Der Jimmy, der Johnny, die gingen in die Bananenbar. Der Jimmy, der Johnny, die ahnten keine Gefahr. Kalypso, Küsse und Rum, nein, das geht nicht gut, das haut einen um. Sie waren blau wie das Meer und riefen an Bord, hört alle mal her. Schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Jimmy, der Johnny, die nahmen Abschied vom Palmenstrand. Der Jimmy, der Johnny, die winkten rüber zum Land. Bald lag Jamaika so weit dort am Horizont, wie schön war die Zeit. Und heimlich schworen die zwei, wir fahren bestimmt mal wieder vorbei. Und jetzt alle schön und kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Schön und kaffeebraun sind die Jamaika-Frauen. Sind die Jamaika-Frauen. Sind die Jamaika-Frauen. Yeah.

Lauf auf Wasser ins Wasser, marsch! Ich hab ne Hals wie Löschpapier, dem fällt natürlich Schluck. Da muss man löschen, da muss man löschen. Jetzt wirst du aber voll das Gä, ich brauch ein neues Ruckzuck. Da muss man löschen, da muss man löschen. Denn Löschzuck ist für alle da, für Rieb und Arm. Jetzt muss es aber vorwärts gehen, jetzt ist Alarm. Alarm, Alarm, Alarm, Alarm, Alarm. Wir sind vor della mortadella, tarantella, ecco l'abbe a me. Zuppa romana! Prego, acqua minerale, grappa speziale, cozze vongole. A me, zuppa romana, fettuccini, scalloppini, fritto di zucchini, ma per me, zuppa romana, bella donna, mamma mia, alimenti, ciao, wow, Roma, Roma, Napoli, amore mio, vino secco, amaretto, rigoletto, ecco la per me. Pare cool.